Yeah. Malone. Mr. Mad Mix. Morgen ist alles kaputt. Heute wird nochmal richtig gefeiert. Ich leg mich zurück in einem samtweichen Sofa. Meine Augen sind riesig vom ganz weißen Koka. Mein Schweiß fließt runter, heute gibt es kein Morgen. Ich muss ganz, ganz nötig noch den Wein besorgen. Die Wände sind schmutzig, mein Zimmer ein Schlachtfeld. Grad am Telefon hab ich mich derbe verhaspelt. Die Bitch ist mein Hassbild, ich will doch nichts kaufen, was ich nicht rauchen kann oder wenigstens kauen. Ich betone ganz ohne die übliche Droge im Blut, dass die Dosis gesteigert werden muss und rote Dosen gebunkert. Warum seid ihr traurig? Euch ist die große Feier mit Rot- oder Blaulicht. Ich muss sehen, was ich sehen soll, gehen, weil ich reden soll, gehen, wohin ich gehen soll und leben, worum ich sehen soll. Toll! Kein Zwang lässt mich in Frieden, ich bin wie eine Leiche und kann nur noch liegen. Heute bin ich ein Star, Mann, jetzt holt mich hier raus. Ich beginne und beende meinen Tag, indem ich Bier sauf. Dieser Kreislauf ist logisch, ich sauf mich kaputt. Naja, was soll's, back to the world. Heute ist der letzte Tag. Wir schlucken Pillen, saufen Wodka und rauchen das Gras. Heute ist der letzte Tag. Wir schlucken Pillen, saufen Wodka und rauchen das Gras. Heute ist der letzte Tag. Wir schlucken Pillen, saufen Wodka und rauchen das Gras. Heute ist der letzte Tag. Wir schlucken Pillen, saufen Wodka und rauchen das Gras. Eine alter gelbe Sonne spendet mir mattes Licht, als mein Atem versagt, weil eine Nadel mich sticht. Aber um ein Suchtproblem mach ich mir grad keine Sorgen. Statt dem Morgen danach gibt es gar keinen Morgen. Deshalb suche ich die AIDS-verseuchten Frauen dieser Stadt auf. Verballer meinen Samen, während ich lachen Schnaps auf. Am Vorabend vor der Vollendung von allen verliert der Mensch die Vernunft und lässt alle Formen fallen. Was bedeutet das, die Orgie, die sich hier gerade ereignet? Alle Menschen läutert, denn wer braucht schon ein Feindbild? Wenn der Tod stimmt die Dosis, wenn sie hoch ist, stimmt die Logik. Jihad und Kralle vollziehen einen Profik und so stapf ich glücklich durch die Straßen von Sekreten. Die BSR hat frei, es wird morgen soll regnen und mein Leben macht jetzt Sinn, es sei Spaß maximieren, bevor wir das Bewusstsein durch Giftgas verlieren. Und die Gangster geben dir dein Handy zurück. Ronny gibt Rico seine Mandy zurück. Eine glückliche Welt, geeint durch das Ende. Wir grölen U2-Songs und klatschen in die Hände. Aber bitte nicht das Lied mit dem blutigen Sonntag, der wird morgen kommen, deshalb bleib ich heute noch runter. Alle in den Straßen fangen an zu schreien, warum kann ich alle Tage nach Ende der Welt sein? Heute ist der letzte Tag. Wir schlucken Pillen, saufen Wodka und rauchen das Gras. Heute ist der letzte Tag. Wir schlucken Pillen, saufen Wodka und rauchen das Gras. Heute ist der letzte Tag. Wir schlucken Pillen, saufen Wodka und rauchen das Gras. Heute ist der letzte Tag. Wir schlucken Pillen, saufen Wodka und rauchen das Gras. Heute ist